Sag mal ruhig was. Hallo, hallo, hallo. Soll ich mich noch lauter machen vielleicht? Oder nee, das ist das alles super? Nee, ich habe, naja, super. Ich nehme mal heute auch mit auf. Man weiß ja nie, wofür man das mal braucht. So, pass auf. Jetzt machen wir erstmal hier dieses Live-Show erstmal. Lege ich einmal um. So. Und jetzt kommt der Jingle, glaube ich. Genau. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room und das in der 14. Folge. Wir haben Sonntag, den 25. Februar 2018. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt mein Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis. Ja, hallo Löchen. Ist ganz schön kalt geworden, ne? Es ist hier so minus, also heute Abend soll es hier so minus 8 Grad werden. Bei euch liegt ja, du hast ja vorhin erzählt, bei dir liegt Schnee. Hier ist Gott sei Dank noch nichts, aber es soll heute Abend wohl richtig ungemütlich werden. Von daher werden wir mal schauen, ob das ein gutes Omen ist für diese Woche. Ja, wir hatten jetzt so gestern Nacht irgendwas bei minus 3 bis 4 Grad. Ja, richtig. Also der Winter wird nochmal in der nächsten Woche hier Deutschland nochmal heimsuchen. Da ist, glaube ich, egal, ob man im Norden oder Süden oder Süden so. Süden wohnt, genau. Ich glaube, wir haben hier im Norden ein bisschen weniger Sonne, aber ansonsten müssen wir uns alle ganz warm anziehen. Und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil ich eigentlich auch noch so ein bisschen angeschlagen bin. Also diese sonorige Stimme, die habe ich sonst eigentlich nicht, sondern das ist noch so das letzte Ausufern. Jetzt ist es noch Schnupfen. Davor waren es so Kopfschmerzen und Schwindel und alles so zusammen. Und das passte natürlich auch besonders geil, ja, na klar. Weil ich ja jetzt die letzten 3 Tage sogar vor Ort war in Berlin beim deutschen Vorentscheid »Unser Song für Lissabon«. Und da habe ich so einiges erlebt, bis zum Beispiel auch am Ende, als ich wieder zurückgefahren bin, war ich zwischen Berlin und Hamburg 7 Stunden unterwegs. Wie lange sollte die Fahrt gehen eigentlich? Ja, also um 12.39 Uhr ging mein Zug. Ich hatte das so richtig schön, ich wollte so richtig schön nochmal diesen Tag ausklingen lassen, habe ihn ordentlich gefrühstückt. Und bin dann so langsam zum Hauptbahnhof irgendwie gefahren und der Zug fuhr dann, ich glaube, mit 1 Minute Verspätung damals. Wow. Und ich sollte dann um 14.39 Uhr sollte ich dann da sein und kurz hinter 2 Falkensee machte es auf einmal, bremste es ganz scharf. Irgendwie beim Vormann fiel irgendwie die Wasserflasche runter, man hat das irgendwie gar nicht mitgekriegt. Naja, da hatten wir nun leider einen Personenschaden und der Zug war dann auch Schrott. Und dann muss halt irgendwie erstmal auch Feuerwehr kommen, Staatsanwaltschaft und so weiter, Polizei. Und wir sind dann erst noch evakuiert worden in einen anderen Zug, der dann neben uns fuhr. Dann mussten wir noch mal einmal zurück nach Spandau, weil der Zug war nur halb so lang wie der bisherige, in dem wir da vorher gesessen haben. Und dadurch waren 150 Personen zu viel in der Bahn. Die mussten dann alle mit dem Bus dann nach Hamburg gefahren werden. Das waren dann aber meistens die, die auch dann keinen Sitzplatz mehr bekommen haben. Ich hatte mich dann Gott sei Dank noch irgendwo hinsetzen können. Und dann war ich ich hätte, glaube ich, so um 3:30 hier bei mir zu Hause wieder sein sollen. Ich war dann so um 20 Uhr dann irgendwie wieder hier. Boah. Also das war nicht so schön irgendwie, weil ich war dann schon ziemlich angeschlagen und hätte eigentlich gerne noch den Nachmittag so ein bisschen schön ausklingen lassen können, aber das war dann nun mal irgendwie halt nicht. Ich lese hier gerade aus dem Chat von Quatschel, ich habe, glaube ich, eben unser Song gesagt, also unser Lied für Lissabon hieß natürlich der Vorentscheid. Das ist immer so eine Frage, das hatten wir ja gestern, ich glaube, das hattet ihr, glaube ich, auch in der Presselounge auch extrem diskutiert, warum es jetzt Lied heißt oder auf einmal Song heißt, ja. Also da ist man sich nicht wirklich einig, warum, wieso, weshalb es einmal unser Song für irgendwas heißt oder unser Lied für irgendwas heißt. Ja, wir hatten, man das nicht. Wir hatten das, ich habe mit Irving Wolter, Dr. Eurovision unter anderem, da in der Presselounge irgendwie gesessen. Wir haben uns da, also wir haben nicht im Studio gesessen, das war ein Tag davor. Da konnte man sich die Einzelproben irgendwie anschauen. Mhm. Und da hatte ich mal bei meinem Streamingdienst meines Vertrauens mal geguckt. Also es gab wohl schon, weil ich eigentlich die Playlist immer nach dem Sendungsnamen irgendwie. Also es gab auch schon mal unser Lied für Stockholm, gab es auch schon mal. Es gab aber auch mal unser Song für Dänemark und unser Song für Österreich. Ja. Und also das wechselt halt jedes Mal. Die Moderatorin Linda Zervakis hat ja noch mal darauf hingewiesen, dass die Bühne eigentlich ein Pimmel war. Ja, genau. Vielleicht hat man dann irgendwie gesagt, unser Glied für Lissabon. Keine Ahnung. Also vielleicht sollte das dann auch die Übertragung dafür sein. Da gab es ja einige Kommentare dazu. Ich habe das gesehen. Unser Glied für Lissabon. Das gab es dann, dann wirklich, ja. Also ja, ich weiß es auch nicht. Also jedenfalls hat man sich dafür, und ja, und der Hashtag hieß Uffel, also mit einem kleinen F, ansonsten Großbuchstaben, damit hat man sich dann irgendwie wohl, ja, hat man sich dann bei Twitter irgendwie geholfen. Ich gebe an dich einmal so ganz global mal so, bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, wie hast du denn jetzt so den deutschen Vorentscheid empfunden? Sagen wir sehr chaotisch, also ich Moderatoren, die nicht vorbereitet sind, ein Televoting, also ein Voting-System, was an sich vom System her gut ist, aber die Verkündung und die Art und Weise, wie man dieses Voting verkündet hat, war eher langweilig. Ich fand es nicht spannend. Also es war teilweise sogar man konnte es teilweise sogar voraussagen, weil die Jury und das Eurovisionspanel hatte Fox Club zum Beispiel, ich glaube, 5 und einmal 6 Punkte gegeben. Und da war eigentlich schon klar, sie können entweder nur 10 Punkte bekommen oder also höher oder 12 Punkte bekommen, um überhaupt irgendwie gewinnen zu können. Das heißt, es war irgendwie klar, dass Volksclub das dann nicht wird. Wenn die zwei schon so zwei Drittel der Punkte schon bekommen haben und der Rest halt nur höchstens 12 Punkte da kommen können, war irgendwie schon vorausgesehen, dass die nicht das Ticket nach Lissabon bekommen haben oder bekommen konnten. Das war alles ein bisschen vorhersehbar. Hm. Also mir hat die Spannung gefehlt, die beim ESC ja so durch das neue Voting-System, was die Schweden ja eingeführt haben, viel, viel spannender macht als das, was wir da gesehen haben. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Du saßt ja direkt in der Presselounge mit anderen Pressevertretern. Ich weiß nicht, wie ihr das da empfunden habt. Ja, das war also, das war irgendwie so ein kleiner Raum. Da hat man dann so ein paar Biertische irgendwie aufgestellt. Da konnte dann die schreibende Zunft sich auch ausbreiten. Ich habe ja im Grunde genommen da irgendwie nur Fernsehen geguckt und eigentlich wollte ich da so, oder habe da ja auch so ein bisschen über die zwei Tage so ein bisschen die Atmosphäre irgendwie halt, habe auch ein paar nette Gespräche auch dadurch gehabt. Das war eigentlich dann so das Hauptsächliche. Ich habe mir sogar am Freitagabend dann auch in der Aufzeichnung nochmal den Vorentscheid nochmal angehört. Also es war ja so ein bisschen, ich glaube, wir beide haben ja auch so ein bisschen gezittert, weil eigentlich diese Vorarbeit, die jetzt so seit Sommer über den Herbst, Winter vom NDR gemacht wurde, hörte sich schon mal alles irgendwie ganz positiv an. Also genau. So muss man das irgendwie sagen. Man hat Roadshows gemacht in Großstädten in Deutschland, wo jedermann hingehen konnte. Also es war jetzt nicht, weil man jetzt irgendwie einen Blog macht oder Podcaster ist oder so, sondern jedermann konnte da hingehen, wurde auch bei Eurovision.de kommuniziert, wann das denn irgendwie sein sollte. Und irgendwie hatte jeder so ein bisschen die Möglichkeit, in irgendeiner näheren Stadt irgendwie auch hinzufahren, um sich das anzuhören und sogar auch dem NDR Anregungen zu machen. Und das hörte sich so ein bisschen an, auch so das, was erzählt wurde, dass also auch im Sommer beim NDR wohl viele Blogs gelesen wurde oder viele Anregungen auch aus der Fanschaft irgendwie auch mit übernommen worden sind. Und wir haben eigentlich ja jetzt nur gezittert, oh Gott, was werden das wohl für Songs? Und ich würde mal sagen, genau die Songs sind eigentlich so ein bisschen, normal geblieben. Und ich finde so, der Vorentscheid selber, die Show, hat eigentlich enttäuscht. Also es war eigentlich eine sehr lieblose Sendung gewesen. Man hätte da wesentlich mehr machen können. Es war auch wirklich mit sehr heißer Nadel irgendwie auch gestrickt. Und wir hoffen nicht, dass das jetzt irgendwie zum Nachteil für Michael Schulte wird, der uns jetzt irgendwie in Deutschland vertreten wird. Also das jetzt mal so von mir als ersten Eindruck. Obwohl man sagen kann, er hat ja 3x12 Punkte bekommen von allen, von der Jury, vom Eurovisionspanel und von dem Televoting. Eigentlich haben wir einen Kandidaten, mit der wo Deutschland hintersteht. Das heißt, da kann eigentlich niemand sagen, wir hätten einen schlechten Beitrag, weil es gab 3x12 Punkte für diesen Beitrag. Und ich glaube, der hat einen einzigen Vorteil. Also Michael Schulte hat einen einzigen Vorteil. Er hat eine Inszenierung, wenn sie dann in Lissabon denn so aussieht, wie sie jetzt aussah. Ich hoffe, da arbeiten sie doch ein bisschen dran, weil ich glaube, das ist so ein bisschen sehr klein gewesen. Ich glaube, die Bühne in Stockholm, wollte ich schon sagen, in Lissabon wird bestimmt ein bisschen größer sein als diese kleine Bühne da, die auch der gleiche Bühnendesigner gemacht hat, ne? Wie in Lissabon. Florian Wieder ist das, genau. Genau. Die Bühne sah ein bisschen komisch aus, fand ich. Das im Hintergrund sollte das wohl diese Art der Muscheln sein, die in dem Logo vorkommen, ne, bei All Aboard. Mhm. Also man hätte da mehr machen können, finde ich. Also es war teilweise so ein bisschen, ja, Gruppenkuscheln im Studio, oder? Das sah halt so riesig aus, obwohl das Studio an sich ja gar nicht so groß ist. Mal sehen, also ich glaube, wenn man mal die internationalen Kommentare so liest und sich die Top 10 Sachen, die Leute immer aufschreiben, da ist Michael Schulte extrem hoch, teilweise Top 5, auch Platz 1 lese ich öfter, auch die positiven Beiträge von den ganzen Fanseiten sind ziemlich positiv. Also ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der den Song, außer wir Deutschen, schlecht findet. Also ich glaube, da gibt es viele positive Sachen, die wir seit Levina schon lange nicht mehr hatten. Ja, also ich glaube auch, es hat eine Relevanz gehabt. Also seit bekannt ist, dass er jetzt sozusagen Deutschland vertritt mit seinem Song. Sonst war es so immer so ein bisschen, ach ja, Deutschland hat ja jetzt auch schon einen Song bekannt gegeben. Okay, wir gucken mal in den anderen Ländern. So, und so war es eigentlich jetzt zumindest in den letzten Tagen nicht. Wollen wir mal hoffen, dass sich das so bis in den Mai auch hineintragen lässt. Wir können ja mal ganz kurz, ich habe hier auch diese Presseausschnitte sozusagen, da gab es so ein Handout irgendwie über alle Facetten. Insofern kann man da noch mal eben kurz die, also Michael Schulte ist 27 Jahre und er betreibt auch selber einen eigenen YouTube-Kanal, wobei das macht er relativ lange schon. Das war mal so irgendwie so ein Hobby und ist jetzt mittlerweile irgendwie tatsächlich so eine Profession irgendwie halt geworden. Und er hat wohl bei Spotify, soll er angeblich in jedem Monat 1,2 Millionen Stream-Aufrufe haben. Und die kommen eigentlich so auch aus Skandinavien, aus England und den USA auch sehr viel. Ja. Und hat irgendwie schon 7 Alben rausgebracht. Er ist aufgewachsen in Dollerup, das ist in der Nähe von Flensburg, und wohnt jetzt in Buxtehude, Landkreis Stade. Das ist so südlich von Hamburg ist, also Buxtehude gibt's wirklich. Das ist so ähnlich so wie Pirmasens oder Bielefeld oder so, wo man jetzt sagt, gibt's das wirklich? Doch, ist sogar eine sehr schöne Stadt. Sein Song, den hat er mitgeschrieben, den Text auch, zusammen mit Thomas Steingart, Nisse Ingwersen und Nina Müller. Thomas Steingart, kann man noch mal sagen, er hat sogar Only Teardrops mitgeschrieben von Emily DeForest. Das wusste ich, habe ich auch gerade vorhin erst gelesen. Ich so, hä? Ja, aber er hat viele Songs für Emily DeForest geschrieben. Also das ganze erste Album ist teilweise von ihm. Auch diese ganzen Hymnen, es gibt ja am Anfang, glaube ich, in dem Album von Emily DeForest so eine Art Hymne am Anfang, so eine kleine Einspieler. Das hat er alles produziert oder mitgeschrieben. Und das ist ziemlich interessant. Also er ist auch der einzige Däne in dieser Liste der Songschreiber bei ihm. Ansonsten sind es halt nur Deutsche und ein ich glaube, Nisse Ingwersen ist ein deutscher Rapper, der sehr, sehr, nicht wirklich erfolgreich, aber so bei so einem Indie-Label ist. 4Music und dort produziert er Rap-Musik und das muss nichts Schlechtes sein, glaube ich. Nein, also es ist sicherlich Luft nach oben, würde ich sagen, aber ich habe mir jetzt den Song auch schon so 2-3 Mal angehört, also mir gefällt er eigentlich immer besser. Was ich selber so ein bisschen, ich sag mal, unseriös finde, ist, wenn jetzt Herr Schreiber sich hinstellt und sagt, das wird Top Ten, weil ich glaube nicht, dass es irgendjemand auf dieser Welt gibt, der schon vorweg sagen kann, wie was sich platzieren kann. Nee. Insofern kann man eigentlich nur sagen, ja, wir wollen damit gewinnen. Das finde ich ist ja eigentlich die Vorgabe und nicht so genau. Ein HSV, ach ja, hoffentlich schaffen wir die Relegation. Wir sind die FC Bayern. Wir sind nicht der FC Bayern, der immer gewinnt. Dazu kann man ja irgendwann wieder kommen, aber ich finde, ich fand das noch ganz gut, dass ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen Prinz Block, der auch unter anderem für Stern.de schreibt, hat ihn ja noch mal drauf festgenagelt, was denn jetzt nun eigentlich, Top 13 oder Top 10? Und der Head of Delegation, lass mich noch mal eben ganz kurz, wie heißt der noch mal? Head of Delegation Christoph Prelan. Jetzt muss ich noch mal eben ganz kurz gucken. So. Christoph Pelander ist Head of Delegation und der hat gesagt, linke Tabelle. Und Thomas Schreiber hat also gesagt, die Top Ten. Und nun warten wir mal ab, weil das sind natürlich immer so Sachen. Wir haben ja die letzten 2-3 Jahre auch gesagt, naja, so schlimm, dass wir Letzter oder Vorletzter werden, wird es ja mit Sicherheit nicht. Das kann ja nicht sein. Und sich da hinzustellen und zu sagen, so, wir werden jetzt irgendwie die linke Tabelle erreichen. Ich glaube, was war jetzt die Hälfte der Songs ist jetzt bekannt von den 45. Genau. Da sind noch ganz viele im Moment, man weiß noch nicht, was macht zum Beispiel Waylon aus den Niederlanden, da ist jetzt gestern irgendwie. Es gibt einen Song jetzt, ja. Ja, da wohl irgendwie 4 Songs und daraus soll wohl der eine Song dann wohl auch dann rausgefunden werden. Und dieser erste Song, da habe ich schon so gedacht, boah, der bläst mir jetzt gerade das Gehirn weg, so geil ist der. Wir wissen nicht, was aus Australien kommt. Also es sind wirklich noch eine ganze Reihe von Sachen, wo ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen möchte, ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir die Top Ten irgendwie erreichen, aber ich vermag es selber nicht zu glauben, dass wir das in irgendeiner Form irgendwie schon voraussagen können. Das halte ich auch ein bisschen für unrealistisch. Aber wir haben einen Song, der Authentizität hat. Das ist doch unser Wort des Jahres letztes Jahr gewesen. Letztes Jahr, Authentizität, das hatte Levina nicht, fand ich, weil sie hat den Song nicht selber mitgeschrieben. Diesmal hat Michael Schulte den Song mitgeschrieben, es ist seine eigene Lebensgeschichte. Ich glaube, authentischer kann man das, glaube ich, nicht rüberbringen, wenn man über sein eigenes Leben einen Song singt, über seinen eigenen Vater singt. Ich glaube, besser hätten wir es, glaube ich, nicht bekommen können. Von daher ist es, glaube ich, eine gute Ausgangslage für eine einigermaßen vernünftige Platzierung. Ich hoffe nicht, dass es der letzte Platz ist. Aber ich bin da ganz guter. Ich bin da bei den ganzen Kommentaren und bei den ganzen Artikeln und so weiter und bei den ganzen YouTube-Kommentaren, die ich auch mal so gerne mal ein bisschen durchlese, ziemlich positiv gestimmt, dass es diesmal, glaube ich, nicht so ganz schlimm wird wie in den letzten Jahren. Ja, aber also ich kann mich auch immer an viele Jahre ESC erinnern, weißt du, so Samstagmorgen, bevor das Finale ist, dann hört man immer so im Radio, oh, bei den Buchmachern sind die Deutschen wieder ganz oben und so weiter und alle mögen den deutschen Song und dann wären wir nachher doch wieder Letzter oder in früheren Jahren waren es ja zumindest so Platz 13 oder 15, wo in Deutschland ja auch schon dann immer die Welt untergegangen ist. Ich bin da immer jetzt mittlerweile so, dass ich so denke, je mehr man eigentlich über den ESC weiß, umso weniger weiß man eigentlich, wie er funktioniert. Ja, und das ist so zeitgeistbestimmt. Also im Moment geht es mir ein bisschen so, dass es viele Songs, die gefallen mir auch einfach nicht. Viele Vorentscheide sind einfach auch sehr, sehr dünn geworden. Vor allem Schweden. Schweden. Und also, dass die Chance natürlich da wieder ein bisschen steigen könnte. Aber ich bin da echt super offen. Aber man muss sagen, dass wir, glaube ich, schon. Ich bin gefragt worden am Mittwoch von einigen, was ist denn dein Favorit? Und ich habe dann eigentlich immer nur geantwortet, ja, ich glaube, es wird am Donnerstagabend der gewinnen, der sozusagen das Gesamtpaket gut macht. Also das Bühnenstaging gut singt und auch einen guten Song hat. Und da gab es so bei einigen irgendwie halt auch so Enttäuschungen. Und ich glaube, mit diesem Buch, was für mich aber eher so ein aufgeklapptes Notebook irgendwie halt war, und mit diesen Fotos der Väter und der Söhne und so, das fand ich, Entschuldigung, das war jetzt eben ein kleines Bäuerchen, das fand ich irgendwie, schon sehr, sehr schlüssig, wo das eben halt so bei anderen halt nicht so war. Also, ich weiß nicht, wir können ja mal über die Kandidaten mal ein bisschen sprechen. Ja, wir können ja mal mit der Zweitplatzierten anfangen, und zwar Xavier Darcy. Quatsch, schreibt gerade, hat Paradise Oscar nicht auch mitgemacht? Ja, hat er. Er hat bei Xavier Darcy den Song mitgeschrieben. Zu Recht Platz 2. Ich glaube, ein toller Song gewesen. Der hat da ziemlich reingehauen, als er live gesungen hat. Ob man sich über diese Hampelbewegungen irgendwie Gedanken machen muss, weiß ich nicht. Aber es war ein guter Song, den ich auch so gerne höre. Joanna, ne? Ist er doch, glaube ich, Joanna. Ziemlich gut gemachter Song. Ich glaube, das wäre auch interessant gewesen. Oder wenn Jonah hieß der. Zum ESC gefahren wäre. Ich glaube, das hätte auch, wäre eine interessante Nummer gewesen, weil das komplett anders war als das, was wir die anderen Songs hatten. Ja, was gäbe es noch? Ja, so, das Witzige war ja bei Jonah, er ist ja da praktisch vor so, was waren das, 4 Spiegel, ne? Genau. Da ist er aufgetreten und jeder denkt jetzt so, ah, also was die da beim NDR da jetzt mittlerweile machen mit ferngesteuerten Spiegeln, die auf der Bühne rumfahren, da standen Leute dahinter. Also wenn man sich das nochmal in der Aufzeichnung anguckt, ab und zu sieht man sogar so den ein oder anderen Ellbogen und die, da sind dann irgendwelche Praktikanten, sind dann da hin und her gefahren mit diesem Ding. Die Probe habe ich mir sogar angeguckt, die haben sie sehr oft irgendwie geprobt, da musste dann schon der Regisseur irgendwie auf die Bühne kommen, um da mit ihm so noch mal so ein paar Takte geredet hat. Also ich finde ihn als Künstler schon sehr, sehr interessant. Ich finde, für einen Mann hat er sehr dünne Beine. Also man hat irgendwie so das Gefühl, die brechen gleich ab. Also und er ist halt sehr zappelig. Also ich glaube da, auch wenn man so in der Musik so drin ist, vielleicht so eine ganz kleine... Ein bisschen weniger bewegen, ja. Ein bisschen weniger bewegen, ein bisschen mehr so, wie soll man sagen, Kontrolle über sich haben. Das war wohl auch ein bisschen das Problem bei der Probe. Irgendwie, er brach wohl immer mal so aus dem Kamerabild irgendwie halt auch so aus. Und insofern hat das da wohl so ein bisschen länger gedauert, aber wir haben ja auch schon mal an anderer Stelle gesprochen, er ist auch schon mal bei Inas Nacht aufgetreten, irgendwie so als Geheimtipp, und er hat schon so eine ganz eigene Art, also wenn der jetzt nach Lissabon gefahren wäre, hätte ich da auch keine Probleme mit gehabt. Der war schon sehr, sehr gut, und jetzt werde ich mal demnächst seine Musik mal ein bisschen stärker auch verfolgen. Ich hoffe, dass man von ihm noch eine ganze Menge mehr hört. Genau. Ja, ich hab die ganzen Alben von ihm mal durchgehört, das ist ein toller Song dabei, die man sich halt, die man so im Radio eigentlich nicht hört. Deswegen ist er, glaube ich, ziemlich interessant. Kommen wir mal zu Rüg. So heißt er ja. Rüg. Wie Rügen. Wie Rügen muss man das ja aussprechen. You and I, das war von ihm selbst geschrieben. Da gab es niemand anderes. Der heißt ja Rick Jurte. Eigentlich kommt aus Hannover. Hat unter anderem tanzt Ballett oder beziehungsweise tanzt auf alle Fälle, spielt, ich glaube, einige Instrumente, ist in Hannover ziemlich bekannt, auch so für Theatergeschichten, macht viel Orchesterarbeit und ist auf Platz 3 gelandet. Es gab 10 Punkte vom Eurovisionspanel, 8 Punkte von der Jury und 5 Punkte von den Zuschauern. Also bei den Zuschauern ist er ziemlich nach hinten weggefallen. Ich fand die Nummer war interessant, vor allem die Tänzerin auf dem Klavier. Allerdings hat mich das ein bisschen von dem Song abgelenkt. Ich glaube, das war ein bisschen too much, was er dort wollte. Ich glaube, er selber hat eine tolle Stimme, finde ich. Aber es war einfach zu viel, zu gewollt und zu sehr, sehr tragend. Also es war extrem tragend. Also diese Art der Musik muss man mögen, um ja, ist irgendwie gut zu finden, glaube ich. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr ruhige Nummer. Und mich wundert es eigentlich gar nicht, dass das eher bei den Jurys gut angekommen ist als beim Televoting. Das ist, glaube ich, keine Nummer, auf die man sich so auf die Schnelle mal einlassen kann. Und deswegen hat es auch, glaube ich, beim Televoting nicht so ganz geklappt. Mich hat es ein bisschen ja, ich sag mal so, geärgert. Wir haben ja bei dir in der Tonreise bei Radio Tonkuhle ja auch schon mal genau über diesen Song ja geredet. Da habe ich dir ja damals auch schon gesagt, dass ich dieses Staging mit dieser Tänzerin ganz toll fand. Leider bei YouTube gibt es dieses Video nicht mehr. Das ist rausgenommen worden. Wir haben es nämlich auch schon mal bei uns da auf der Seite escgreenroom.de auch schon mal gepostet. Und da habe ich dann gesehen, das ist jetzt weg. Da war das genauso mit dieser Tänzerin und der Drehscheibe da oben auf dem Piano. Und da war, ich glaube, die hatten eine oder höchstens zwei Kameras irgendwie. Und da war der Kameraschnitt viel geiler als jetzt beim Vorentscheid. Also man hat zum Beispiel, wenn man dann so in der Totale nur sein Gesicht gesehen hat, dann sah man immer andauernd irgendwie von ihrem Kleid, da der Stoff, der ihm ins Gesicht irgendwie wedelte und so weiter, wo man dann so dachte, ja, da hat man sich wahrscheinlich für die Proben nicht mehr so viel Zeit genommen. Und ich fand das eine schöne kleine Nummer. Ich bin kein großer Ballett-Fan oder so, aber diese Nummer, die hat mich damals schon bei YouTube so angerührt. Das war ja, das haben sie in irgendeiner Hannoveraner Kirche, glaube ich, irgendwie aufgenommen. Ja, genau. Mhm. Und das hat mich hat es sehr, sehr berührt, aber das ist halt, wie gesagt, nicht eine Nummer, die man, wenn man da völlig unvorbereitet sich das am Fernseher anschaut, dass man sagt, ja, geil und so. Und deswegen, glaube ich, ist das Televoting auch, er selber ist ja ganz zufrieden gewesen, er hat noch bei Thomas Mohr jetzt am Samstag in der Radiosendung auch nochmal gesagt, er war jetzt voll zufrieden damit und er hat das auch so vorausgesehen, dass er beim ARD-Publikum nicht ankommt, sondern eher dann bei den Jurys, die sich damit auch schon ein bisschen länger befasst haben. Ne? Ja, dann haben wir Ivy Quino mit House on Fire, einem Nikolaushaus, was gebrannt hat, was ich nicht ganz verstanden habe, warum man da ein Nikolaushaus nehmen muss. Ich hätte mir da irgendwas anderes gewünscht, irgendwas anderes brennt. Das Song selber war ein bisschen mau, stimmlich super gewesen, fand ich, was sie dort abgeliefert hat. Aber der Song selber war irgendwie nicht so, wo ich sage, ja, der hätte irgendwie mehr kommen müssen. Der hätte mehr nach vorne, den Song, der noch hätte noch mehr nach vorne gehen müssen bei ihr. Ich glaube, dann hätte sie gute Chancen gehabt, sogar zu gewinnen, wenn man ihr einen vernünftigen Song gegeben hätte, beziehungsweise sie hätte sich einen vernünftigen Song ausgesucht. Das hat sie leider nicht. Ja, ich bin manchmal nicht so, ich glaube, manchmal macht man auch sowas mit Vorsatz, weil man auch weiß, oh, in den sozialen Medien wird dann darüber gesprochen, dass sie da dieses brennende Nikolaushaus hatten. Ich habe auch irgendwo gelesen, manche haben gesagt, oh, das ist ein brennender Briefumschlag. Ich fand es auch ein bisschen komisch. Ich fand noch ganz gut von William Lee Adams, der ja den Vivi-Blog leitet. Ja. Der hat da so eine schöne Voraussicht da irgendwie gemacht. Der hatte auch Michael Schulte auch vorausgesehen. Und da musste ich nur lachen, wo er bei Ivy Quino dann sagte, also House of Fire, but I don't feel the heat. Ne? Also ich fühle nicht die Hitze dabei. Und so war es dann auch. Also das war so eine wirklich safe Nummer. Er war dann auch so, ganz am Anfang hat er so, oh ja, sehr, sehr inviting und so, und aber dann so im Grunde nach 10 Sekunden, ja, boring, weiter, boring, nächstes Lied, ne? Boring. Also das war wirklich so ein bisschen, wo man dann so gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie wieder so eine ganz ruhige Nummer und man will eigentlich nicht den Song Contest gewinnen, sondern will wahrscheinlich noch ein paar Platten oder man will noch im Radio damit irgendwie noch auftauchen und dafür war das irgendwie wirklich eine sehr glatte und blöde Nummer. Also schade, dass man, dass sie sich da hat eigentlich dann dafür vor den Karren spannen lassen. Ja. Das war jetzt leider wirklich so ein bisschen schlecht, ne? Ja, jetzt kommen wir zu einer Band, die da bin ich ganz froh, dass sie nicht gewonnen haben. Und zwar Vox Club, ein Song, ich mag die so, der mit Bayerisch so wenig zu tun hatte, wie es tut mir leid. Ich kann mit dieser Band nichts anfangen. Ich bin auch ganz froh, dass es bei den Jury und beim Eurovisionspanel ziemlich hinten durchgefallen ist. Weil das war mir klar. Es war mir von vornherein klar, dass so ein Song, wie er gemacht ist, wenn er gut gemacht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch bessere Punkte, mehr Punkte bekommen. Aber mir war klar, dass dieser Song international nicht funktioniert. Und es hat auch übrigens unser lieber, weil den du vorhin erwähnt hast, den Herren von Viviblogs, der das auch sehr, der hat das nicht verstanden. Warum machen die das so? Warum singen die das so? Ihm hat das nicht mitgerissen. Und er hat dann auch ziemlich schlecht bewertet, das, und auch zu Recht. Hm. Weil sie live, fand ich, auch ein bisschen also ziemlich schlecht waren, fand ich. Es war total unstimmig. Also es war nicht so, wie man sich das vorstellt. Zwar haben sie jetzt bei den Zuschauern irgendwie 10 Punkte bekommen, auch wenn sie 12 Punkte bekommen hätten, deswegen sage ich ja, es war vorhersehbar, wenn sie 12 Punkte bekommen hätten. Wir hatten ja schon die Eurovisionspanel Punkte und die Jurypunkte, 6 und 5. Hätte man 12 Punkte denen gegeben, hätten sie nicht gewonnen. Hm. Also das war vorhersehbar. Deswegen war dieses ganze Punktevergabe auch so ein bisschen für die Katz. Ja, ich habe ja im Vorwege, bevor man jetzt dieses Imogdi so irgendwie dann kannte, habe ich so gesagt, ja gut, das ist eine Farbe, ne? Und ja, sie haben eigentlich in der Vergangenheit auch ganz andere Sachen gebracht. Und wenn sie sich da so ein bisschen auch mehr treuer geblieben wären, so mit dieser modernisierten Volksmusik, dann wäre das vielleicht auch nicht unbedingt der Siegertitel geworden, aber auch mit besseren Punkten. Ja. Die haben sich aber jetzt doch zu sehr irgendwie angepasst. Für mich war es ein normaler Popsong. Ja. Was ich vor allen Dingen ganz schwierig finde, ganz am Anfang ist ja dieses Holladio und dann kam erstmal so über mehrere Sekunden erstmal dieses komische, diese Quetschkommode, so man merkt irgendwie, dieses Lied kommt auch gar nicht in Schwung, bis es jetzt endlich mal losging, ja. Also das war so, das ist so in sich verreckt, das ganze Ding, und ich habe mich noch gewundert, die haben ja wochenlang irgendwie erzählt, oh, und wir sind ja schon am Proben mit Choreo und so weiter. Ich hatte so den Eindruck, da hat jeder für sich irgendwie getanzt. Natürlich haben sie vielleicht miteinander verabredet, in welcher Linie und so weiter, wie die Kameraeinstellung. Aber sehr viel Choreo war da nicht. Hätte vielleicht den Auftritt auch noch ein bisschen aufgewertet. Aber der Song ist nicht das, wofür man sie eigentlich im Panel damals und bei der internationalen Jury dann unter die ersten 20 wahrscheinlich auch gehoben hat. Genau. Da haben sie sich wirklich leider zu sehr an den Mainstream, da haben sie dann irgendwie auch ja im Interview das so ein bisschen abgetan, nee, das wollen wir ja gar nicht, dass man schon weiß, ab wie viele Sekunden muss der Refrain kommen, und darum haben wir uns ja überhaupt nicht gekümmert, und ich bin mir ganz sicher, da haben sie sich drum gekümmert, und ich glaube, wenn man da zu viel des Guten macht, das merkt man ja immer bei so Leuten, so wie Ralf Siegel und so weiter, die sind jetzt mittlerweile schon so, die wissen, wo müssen sie welche Schraube drehen. Und dann wundern sie sich, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, weil die Leute natürlich merken, es ist irgendwie vorbereitet. Und insofern denke ich so, es wäre eine Farbe gewesen, aber nicht mit diesem Song. Also das war nicht gut. Natia Todua, My Own Way, Perfect Life 3, 4, 5 oder 6, 0, ich weiß es nicht. es ist ja vom Aufbau her der gleiche Song gewesen. Man hatte irgendwie, ich hatte das Gefühl, es gab Streicher am Anfang, es gab, es geht um meinen eigenen Lebensweg so ungefähr. Es war genau wie Perfect Life, es war eigentlich nichts anderes als Perfect Life in einem Song, der nochmal anders klingt. Also es war genau dasselbe. Deswegen verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt, diesen Song so zu nehmen. Der NDR hätte es besser, also zumindest auch, sie hätte den Song selber ausgesucht, das ist immer die Sache. Ich hätte diesen Song nicht genommen. Weil er genauso wie Perfect Life gewesen ist. Ja, man Nur weiß eins, das immer zwei. Nicht, inwieweit durften sie das selber aussuchen. Ne? Da ist halt, ich glaube, Nadja ist, meine ich, bei Universal, glaube ich. Ivy ist, glaube ich, bei Sony. Da werden sicherlich auch entsprechende Leute mitgeredet haben. Also, ich glaube schon, dass deswegen hatte wahrscheinlich auch Michael Schulte einen Vorteil. Er hat keinen Plattenvertrag. Er hat keinen Plattenvertrag. Deswegen ist er wahrscheinlich, konnte er auch so ziemlich mitbestimmen, wie das Song sein soll. Er hat irgendwie erzählt, er hat irgendwie 10 Songs geschrieben. Es gab 10 Songs zur Auswahl, die er mitgeschrieben hat. Mhm. Und der ist dann wohl geworden. Es gab wohl verschiedene Varianten von dem Song auch. Mhm. Also, man muss dazu sagen, er hat kein Management. Er hat nichts. Er hat das ganze Album, was er vorher produziert hat, selber finanziert. Also, es gab nichts. Also er hatte wahrscheinlich auch die größte Entscheidungsfreiheit von allen anderen. Ich weiß nicht, wie es bei Xavier ist, ob der einen Plattenvertrag. Ja, der hat einen Plattenvertrag, ne? Naja, also ich glaube, bei Michael Schulte war eigentlich erkennbar, im Gegensatz zu den anderen, vielleicht außer bei Vox Club, würde ich jetzt nochmal sagen, der weiß genau, was er da tut. Und das macht er auch schon eine ganze Weile. Und ich glaube, deswegen war das Staging letztendlich auch sehr rund. Also diese Idee mit den Fotos und so weiter, das und das mit einer richtigen Dosierung, das ist, glaube ich, auch so, wenn man ganz neu ist, so wie die Nadja zum Beispiel irgendwie so, dann überreden dich auch viele Leute, die es dann vermeintlich mit dir gut meinen. Und dann kommt das dabei heraus. Also ich glaube, die war einfach auch hochnot. Also ich fand an dem Abend leider, die hat leider auch am schlechtesten gesungen. Nun war es dann auch sogar gleich der Eröffnungssong. Und das war so ein bisschen Amy Winehouse für Arme. Also das war alles, ich finde, sie ist eine sehr sympathische Sängerin. Und auch bei ihr würde ich mir wünschen, dass man von ihr auch ein bisschen mehr irgendwie halt hört. Aber das war halt alles, nur ist leider dann auch ihr Song schon am Sonntag davor geleakt worden. Den gab es irgendwann so im Internet, konnte man sich den sogar auch schon anhören. Ja. Und da habe ich auch damals schon so gedacht, ja, ist okay, aber wenn das jetzt irgendwie, wenn die anderen 5 Songs auch alle so sind, dann gute Nacht. Und das, also das hätte auch jemand anders singen können. Und das war jetzt nicht so, wo man so dachte, das kann jetzt nur Nadja singen. Also das war für mich nicht so gut. Also angeblich war Michael Schulte ja bei den Eurovisions-Panel-Geschichten, als diese Künstler gewählt worden sind, er immer ziemlich oben. Weit hoch gewertet, schon am Anfang, also schon in dem Vorauswahlprozess. Das heißt, und er ist auch einer der wenigen gewesen, der sich selbst beim NDR beworben hat. Also das hat, die anderen haben sich ja teilweise nicht selber beworben. Ich weiß nicht, wie es mal mit Ivy Quaino war. Ich glaube, hat sie sich selber beworben oder sie wurde beworben. Das weiß man ja nicht so genau, aber er ist einer der wenigen gewesen, der sich selbst dort beworben hat. Also das ist auch schon mal eine andere Geschichte. Er wollte das sowieso selbst. Also deswegen war die Frage von Elton nach dem Voting, ob Michael Schulte annimmt, wo schon ein Raunen durch den Zuschauer ging und er trotzdem ja gesagt hat, schon etwas das war so dieser Hinweis auf Kümmert, so da wäre ja jetzt noch so eine Frage. Und das passierte da Gott sei Dank jetzt nicht. So eine Kümmert-Geschichte, die wäre jetzt natürlich an diesem Abend jetzt auch noch irgendwie ganz schlimm gewesen. Also das ist halt so, ja, wir können ja mal so ganz grob mal an die Show irgendwie auch mal gehen. Man hat als Moderatoren Linda Zervakis und Elton verpflichtet. Wir beide waren da eigentlich auch sehr positiv gestimmt am Anfang auf die beiden. Weil Linda Zervakis, finde ich, ist einfach auch eine sehr sympathische Frau. Sie bringt, glaube ich, auch so durch ihre griechischen Wurzeln auch schon so ein bisschen auch so Freude am ESC irgendwie halt so mit. Und was man dann eben so sagt, so ja, Käseigel und früher nach dem Baden nochmal im Bademantel eingemummelt, hat man sich nochmal den ESC angeguckt und Flips dabei gegessen. Das würde ich dann als Moderator irgendwie halt auch sagen. Aber so, ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, ja gut, sie macht so ein bisschen die Seriöse und er läuft irgendwie halt wahrscheinlich durch den Greenroom und zu den Jurys irgendwie halt rum und macht da so ein bisschen so seine Faxen. Ja. Und das ist ja nun leider auch ein bisschen ausgeblieben, ne? Ja, das ein bisschen schief gegangen. Die Witze waren flach. Man hatte das teilweise Gefühl, sie waren nicht vorbereitet. Also, ich glaube, ich habe noch nie eine Sendung gesehen, wo die Moderatoren nicht richtig vorbereitet waren. Da gibt's andere Moderatoren, das hatten wir vorhin auch im Katerfrühstück bei Dr. Eurovision ja so ein bisschen, dass diese Moderation sehr auseinandergenommen worden ist. Und auch, das auch zu Recht, weil die zwei hat irgendwie nicht gestimmt. Das hat mich auch teilweise genervt, wie sie moderiert haben, weil das war nicht lustig. Ich habe auch teilweise nicht gelacht. Ich glaube, diese Anfangsszene mit dem Tagesschau-Ding, das fand ich schon eigentlich ganz cool. Also wo sie dann so ein bisschen gespielt damit haben, dass sie ja mit eigentlich Tagesschau-Sprecherin ist. Aber diese ganzen flachen Witze waren nicht lustig. Das war nicht lustig. Ja, es gibt ja so, wer so ein bisschen die Vorentscheide in Europa ja mitverfolgt, so eine Note haben ja die Schweden auch gerne, dass sie dann entweder Einspieler machen oder die Moderation so, um so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, die natürlich auch da sein muss, mal wie so ein bisschen rausnehmen und dann so ein bisschen so, jetzt lachen wir auch mal über uns. Und das wollten sie da, glaube ich, in der Show auch so ein bisschen machen. Mhm. Nur A, braucht es dann natürlich gute Autoren, die sowas können und natürlich auch Moderatoren, die das dann umsetzen können. Ja. Und ich glaube, da war auch tatsächlich so ein bisschen, also ich habe mich nur am, wann war denn das? Am Donnerstag, ne? Als der unser Song, unser Lied für Lissabon, ich bin schon wieder am Abdrehen. Unser Lied für Lissabon. Da war eine Schalte bei Brisant zu den beiden. Ja. Und da haben sie dann ganz kurz gesprochen. Also die Moderatoren bei Brisant haben dann wieder, ach ja, früher hieß das ja Grand Prix, wo du dann auch schon mal erstmal wieder in den Fernseher schlagen könntest. Und da war das dann nachher so, wir müssen jetzt aufhören, weil wir müssen noch weiter proben. Das war so um kurz nach sechs. Also in 2 Stunden war dann schon der Vorentscheid. Also die müssen auch ziemlich unter Zeitdruck gestanden haben, damit diese Show noch einigermaßen auf der Bühne irgendwie rüberging. Und es war so ein bisschen, ja, man hat so ein bisschen mit diesem gespielt, dass man wieder den 85. Schnelldurchlauf gemacht hat und so. Und es war dann auch vieles so von der Karte abgelesen, wo man so dachte, ja, also es macht schon auch Sinn, selbst so eine Show dann ruhig mal eine Woche vorher auch schon zu proben und nicht erst die letzten 2 Tage davor. Also es gab eigentlich am Mittwoch diese, also es ging am Dienstag, ging das Ganze da los in diesem Studio Berlin. Dann waren die Einzelproben am Mittwoch und dann gab es eigentlich nur noch eine Generalprobe am Donnerstag, Vormittag, Nachmittag. Ganz so um den. Und das finde ich ist wenig. Und das, wenn man das jetzt so ein bisschen weiß und wenn man jetzt so im Nachgang sich nochmal die Show anguckt, es sind auch im Schnitt ganz viele Fehler. Also so teilweise, es gibt ja immer diese Schnitte, wo der Steadicam-Mensch um den Künstler irgendwie rumfährt und dann wieder die Bühne runter und dann gibt es wieder die Totale. Und als der Schnitt auf die Totale war, sieht man dann manchmal auch noch, dann steht der Steadicam-Mann noch halb auf der Bühne und so weiter. Und das kann man ganz schnell ausmerzen, wenn man immer und immer wieder probt. Und dann passiert sowas auch. Deswegen wird ja der ESC wirklich auch 2 Wochen lang immer und immer wieder den ganzen Tag, die machen ja Tag- und Nachtschichten irgendwie und machen da irgendwie Proben und proben auch nachts technische Proben und so weiter. Und das sind natürlich auch so Sachen, die gehören dann natürlich mit dazu. Und das hast du den beiden auch voll angemerkt. Ich will da gar nicht so großartig an die Moderatoren ran. Die sind schon für sich klasse, aber das hat überhaupt nicht gepasst. Das war, hattest du nicht auch erzählt mal, da gab es wohl, als du da bei den Proben warst, wohl ziemlich viel laute Sachen. Was machst du da für einen Mist? Was machst du da? Mach da mal richtig. Naja, man merkte so ein bisschen, dass es wohl an allen Ecken und Enden geknarzt hat. Also das war so ein relativ kleines Studio. Ich habe jetzt leider gar nicht die Information, wie viele da drin waren, aber ich sag mal so, normal großer Kinosaal war da jetzt sozusagen gefüllt. Okay. Ich würde mal sagen, höchstens 1000 Leute, wenn nicht sogar weniger. Vielleicht waren es auch sogar nur 700 oder 500. Drumherum im Kreis waren praktisch so schwarze Vorhänge irgendwie hochgezogen, sodass man dann hinter der Bühne einmal so im Kreis auch laufen konnte. Und und man merkte irgendwie halt so auch bei den Proben, boah, das stimmt hier irgendwie auch alles gar nicht so richtig, weil da ist ja gepitcht worden welche Produktionsfirma soll das machen? Ja, und die haben vielleicht da in Adlershof da so einen Kampfpreis irgendwie gemacht und dann haben sie den Zuschlag bekommen und wie das dann manchmal so ist, ist es dann vielleicht irgendwie, dass man sagt irgendwie, ja, und wie sollen wir das jetzt irgendwie machen? Also ich würde mal sagen, vielleicht vor 10 Tagen hat das Konzept noch gar nicht so richtig gestanden. Die haben das wahrscheinlich die letzten paar Tage dann sozusagen dann aus dem, das können Profis natürlich, die jeden Tag irgendwo eine Sendung irgendwie konzipieren und so weiter, da ist das schon möglich, aber es ist halt so, wenn man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit zu proben hat und so weiter, ist das natürlich auch wirklich eine große Sache. Ja, das war so ein bisschen, teilweise hat es mich so an, wie heißt das, Kein Pardon von Harpe Kerkeling, ne? Wo sie genau, da, ja, Witzigkeit irgendwie und keine dann, Grenzen, und dann fehlte, und dann so Heinz, du warst wieder super, aber der Kameramann, den konntest du wieder vergessen, so ungefähr. Ne? Und es war, also das ist mir dann irgendwie halt auch so aufgefallen, dass ich da so dachte, und dann hat das Mikro vom Regisseur nicht funktioniert, das kam dann irgendwie im Ü-Wagen nicht an und dann waren so ein bisschen so Frotzeleien irgendwie, wo man so dachte, oha, hier ist aber auch eine, also dafür, dass sie Unterhaltung macht. Naja, gut, also jedenfalls, das war, glaube ich, nicht so ein guter Coup. Und ich muss sagen, letztes Jahr war der Vorentscheid ja sehr lang. Also ja, da war richtig. Ja dadurch, dass es dann über mehrere Runden ging. aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsamer. Das war wirklich, man hat die dann Bühne auch, war stimmiger und so, das war ein bisschen besser. Und ich bin ja nicht so ein großer Freund von Barbara Schöneberger, aber sie kann schon doch sehr professionell auch solche Schwächen einer solchen Sendung auch dann aufheben und das auch sehr unterhaltsam. Und da macht dann halt auch wieder so ein Moderationsprofi dann auch ganz schnell das irgendwie wieder wett. Wobei ich eben halt bei ihr ja auch immer so denke, ob sie nun irgendwo eine Bäderlandschaft irgendwie eröffnet oder den Vorentscheid zum deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Sie ist halt immer sehr, sehr professionell und aber ich finde, ihr fehlt immer so ein bisschen die Empathie zu der Show, ja, die sie dann immer vorbringt. Ne? Und das war so ein bisschen schade dabei. Wollen wir uns mal kurz über Peter Urban unterhalten? Ja. Weil ich fand den ziemlich überflüssig. Es tut mir leid. Ich glaube, er war die überflüssigste Person in diesem Vorentscheid. Mich hat total genervt, dass man eigentlich, also da muss ich mal die Schweden ein bisschen loben. Die zeichnen sowas auf. Und das ist eine weibliche Stimme, die dann immer sagt, Melodie, Number, der und der, der. Das hätte man mit Peter Urban auch machen können, weil live im Studio in einer irgendeinen komischen Kommentatorenbox, die eigentlich überhaupt nichts bringt, und er dann noch danach noch kommentiert und die dann irgendwie noch vorgeschrieben sind und überhaupt nichts, überhaupt nur positive Sachen hatten, weiß ich nicht, ob man das hätte brauchen müssen. Also mir hätte total gereicht, wenn er dass die Moderatorin irgendwie angesagt hätte auf Band, die Titel irgendwie Nummer 6, der und der gesagt, das hätte mir gereicht. Der Rest war alles überflüssig. Das hätte man sich sparen können. Weil, ne, also, ich weiß nicht. Also, das hätte man sich echt irgendwo. Naja, man macht es ja eigentlich beim großen ESC, macht man es ja so, dass man halt einen Kommentator hat, der auch so ein bisschen erklärt, was da auf der Bühne jetzt vor sich geht, weil eben die Moderation meist in Englisch oder Französisch oder in der Sprache des Gastgeberlandes irgendwie halt ist und der ist so ein bisschen der Erklärer dabei. Bei einer Sendung, die in der Muttersprache irgendwie auch übertragen wird, halte ich so einen Kommentator eigentlich für ein bisschen überflüssig und für mich ist so ein bisschen dieses Abgekulte von Peter Urban langsam auch so ein bisschen überflüssig, weil er sagt ja sowieso immer, dass er alles toll findet, was da gemacht wird. Dann fand ich sowieso dieses, er stand dann ja ab und zu mal dann auch auf in seiner Kabine, da war dann schon mal die Beleuchtung ganz seltsam, dass er irgendwie so ein ganz komisches Gesicht irgendwie da auch dabei machte, wo man immer so das Gefühl hat, also ansonsten zwischen zwei ESCs wird er irgendwie halt da eingefroren und dann wird er aufgetaut, wenn irgendwie Vorentscheid oder ESC irgendwie halt auch so ist. Und mir geht es so, ich ziehe absolut den Hut über zu Peter Urban, weil der wirklich auch ein sehr profundes Musikwissen hat. Er ist ja sogar auch, einen Doktor irgendwie in Musikwissenschaften und so weiter. Ich glaube nur, dass seine Zeit längst gekommen ist. Und es gibt da, glaube ich, sehr viele jüngere Kollegen, auch gerade aus dem Hörfunkbereich, die man da stattdessen auch mal nehmen, die das auch ein bisschen lustiger machen. Das ist sicherlich schon nachvollziehbar, dass man so ein bisschen diesen Kommentar auch so selber skriptet. Aber für mich ist es jetzt mittlerweile von ihm zu sehr alles abgeschrieben und abgelesen. Und ich finde, beim Vorentscheid ist er da völlig überflüssig gewesen. Und es gibt ja auch schon seit ein paar Jahren auch so Stimmen, auch wirklich die Meinungen zu Peter Urban sind ja wirklich mehr als 50-50 irgendwie so und eher so im negativen Bereich, dass manche so sagen, oh, das wird jetzt aber auch langsam mal Zeit, dass der alte Daddy da auch mal irgendwie halt alles gut und schön und wie gesagt, er hat eine tolle Stimme, auch so fürs Radio und so weiter. Aber er ist mittlerweile auch schon so doll Fan, dass seine bissigen Kommentare, die wir noch so vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren von ihm kannten, das ist wirklich mittlerweile alles so weggebügelt und das ist auch nicht mehr lustig, ich muss nicht mehr unbedingt den Kommentar von Peter Urban beim ESC irgendwie hören. Also und das hat mich eigentlich auch so, da habe ich auch so gedacht, nee, also der Junge muss da nicht unbedingt irgendwie dabei sein. Über die Bühne haben wir ja eigentlich schon ein bisschen gesprochen. Sie wurde ja von Florian Wieder gemacht, deswegen, und sie sah ja ein bisschen aus wie das Logo vom ESC, deswegen, sie war halt nicht ziemlich klein, der große Pimmel der Sendung. Deswegen überspringen wir das. Die Gäste. Wir hatten ja einen sehr interessanten Intervall-Hack, Mike Singer, der von vielen auch bei den Twitter-Kommentaren als besserer Künstler verkauft worden ist und die teilweise auch recht hatten. Der Intervall-Hack war besser als die Teilnehmer. Also außer jetzt Michael, also ich fand Michael Schulte jetzt nicht doof, deswegen ist es ein bisschen fies zu sagen, aber er hat von der Bühnenpräsenz und von der Art und Weise, wie er dort präsentiert hat, war es irgendwie stimmiger. Und ich habe auch bei unseren Kollegen von Prinz Blog gelesen, dass er sich vorstellen könnte, auch mal beim ESC teilzunehmen oder beziehungsweise sich in einen Vorentscheid zu stellen. Ich glaube, er ist, glaube ich, ziemlich jung, er ist, glaube ich, 18 gerade erst, ne? Also er ist noch nicht so wirklich. Ja, ich glaube, der wird erst 18, oder ist 18 geworden, ist 18 irgendwie so. Geworden, genau. Mhm. Und ist ein ziemlicher Mädchenschwarm und macht, okay, ich fand es gar nicht so schlecht, was er da gemacht. Von daher kann ich mir das schon durchaus vorstellen, wenn er irgendwie gewählt wird, ich weiß ja nicht, was der NDR vorhat, das müssen wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, wie es dann jetzt mit diesen Vorentscheid dann weitergeht. Mhm. Weil das. Ja, also Mike Singer war eigentlich, ich finde, ein bisschen fehl am Platze, weil er überhaupt nicht das ARD-Publikum auch angesprochen hat. Das sind dann halt wirklich so eher die 18-Jährigen oder jünger, die ihnen dann eben halt auch, YouTube ist ja eh schon so eine eigene Welt, wo man selber so merkt, wie alt man eigentlich auch schon geworden ist, weil man diese YouTube-Stars, die kennt man ja teilweise noch nicht mal im Ansatz. Wahrscheinlich wird er wohl auch unter den Top 30 dieser Panel-Auswahl irgendwie vielleicht mal dabei gewesen sein. Deswegen ist man vielleicht auch auf ihn dann gekommen, dass man dann so ein Intervall-Act mit ihm macht. Also vielleicht wird er wahrscheinlich auf der Reeperbahn auch nochmal irgendwie wieder auftauchen und da irgendwie nochmal so singen. Also mich hat das so ein bisschen erinnert an den ESC 2016, wo man Justin Timberlake da irgendwie auch noch engagiert hat. Und dann war hinterher natürlich so Leute wie Hans Hoff oder so, die dann gesagt haben, ja, da könnt ihr mal sehen, das ist Entertainment und so. Und das kommt da eben bei raus, wenn man dann eben halt dann noch versucht, über so ein Eck dann irgendwie da die Einschaltquoten noch mal irgendwie halt hochzuziehen. Das ist natürlich legitim, aber es ist natürlich, es läuft ein bisschen dann gegen die eigentlichen Kandidaten, die da irgendwie halt antreten. Und das fand ich, konnte man jetzt machen. Da gäbe es wahrscheinlich irgendwie bessere Leute und so richtig der Funken in der, ich hätte beinahe gesagt in der Halle, aber es war ja nur im kleinen Studio, ist da ja auch irgendwie nicht übergesprungen, als der Mike Singer, ich sag mal, jeder Zweite im Publikum hat gedacht, Mike, was will der denn? Ja, genau. Achso, übrigens schreibt gerade Quatschel, auf mich machte Mike Singer den Eindruck, als hätte er gar keinen Plan, um was die Show geht, bei der er aufgetreten ist. Genau. Ja, so stimmt. So ein bisschen hatte, obwohl er erzählt hat in einem Interview oder beziehungsweise bei Prinz Blog, dass er die Songs alle vorher gehört hat und er gespannt war, wie das dann live klingt und so. Und er drückt den Vertreter die Daumen. Und deswegen hat er dann auch halt gesagt, er könnte sich halt vorstellen, selbst zum ESC mal zu fahren. Und mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr, wenn es dann irgendwie eine Art Vorentscheid gibt, wie auch immer der dann aussieht, ablaufen wird. Den Ablauf der Show, den haben wir eigentlich so gut wie durch eigentlich, aber das war so ein bisschen, es war auch ein bisschen gehetzt teilweise, fand ich. Ja, also erstmal war das ja noch nicht mal 2 Stunden, in dem das da irgendwie durchgelaufen. Gut, nun hatte man ja auch nur 6 Kandidaten. Aber eigentlich hat man auch so bis 21 Uhr auch gebraucht, bis die alle durch waren, weil die Postkarten waren ja relativ dokumentarisch, also die waren ja relativ lange, die gehen ja sonst meistens immer nur so 30, also das sind diese 30 Sekünder, die man auch für Umbaupausen dann immer gerne nutzt beim ESC und sowas macht man dann auch bei dem Vorentscheid mit so Interviews, meistens filmt man die Leute dann in ihrem sozialen Umfeld, wenn sie dann aus Berlin kommen oder das ist meine Kneipe, da gehe ich immer hin. Und das ist meine Hook und das sind alles solche Sachen. Das war schon, hat schon lange gedauert. Weil es ja nun wirklich sehr erklärungsbedürftig war, das waren diese beiden, einmal das Panel und einmal die internationale Jury. Erstmal hat man sie ja sozusagen optisch irgendwie zusammengefasst in einem Studio. Mhm. Man hat gar nicht, ich sag mal, wir beide haben uns da jetzt seit Monaten damit beschäftigt. Und am Anfang hatten wir ja auch unsere Probleme, dieses so, ja, wann kommt jetzt irgendwie das Panel? Ach so, und dann gibt's noch eine Jury und wann entscheiden die und so weiter. Wir schreiben euch das übrigens nochmal in den Shownotes nochmal jetzt nach dem Stand von heute nochmal auf. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen. Und ja, und der normale Zuschauer, der dann am Donnerstag das zum ersten Mal gesehen, ich glaube, der hat gar nicht gewusst, was ist denn das jetzt für eine nordkoreanische Kandidatenrunde da, die da sitzen? Was ist das denn irgendwie? Und da habe ich so gedacht, das hätte man auch noch besser machen können. Ja. Der Elton ist ja noch mit seinem Mikrofon. Ah, Ruth Lorenzo, sie wollte gerade losreden, dann hatte ihr auch schon wieder das Mikrofon irgendwie halt weggezogen. Wo ich so dachte, Elton, dann brauchst du auch gar nicht in dieses Studio zu laufen, wenn du mit den Leuten sowieso, Margret Berger aus Norwegen, die dann dieses, die internationale Jury als Spokesperson irgendwie halt dann ange, die hat ihm ja sogar noch das Mikro dann festgehalten, damit sie wenigstens was sagen durfte. Also das war schon, das war, alles war schon sehr lieblos irgendwie auch und gemacht. Dieses, ne? Dieses zwingende Deutsch fand ich ein bisschen nervig. Also das fand ich, also dass irgendwie Jan-Olaf Sond irgendwie Deutsch sprechen musste und dass Margret Berger irgendwie auf Deutsch irgendwie versuchen musste, ihre Punkte zu vergeben. Das hätte man auch schöner lösen können. Ja, wobei die beiden Norweger haben sich schon sehr viel Mühe gegeben mit dem Deutsch. Ja. Also das muss man schon sagen. Ja, das stimmt. Irgendwie bei Jan-Ola Sand hatte ich so das Gefühl, hinter der Kamera steht einer mit der Pistole so und du liest das jetzt vor auf Deutsch. Auf Deutsch. Also irgendwie, ich finde ihn ja immer ganz drollig, weil er ja eigentlich immer so einen Charme einer Büroklammer irgendwie halt hat. Aber er ist immer, ich finde ihn immer ganz drollig irgendwie auf seine Art irgendwie und Margret Berger hat das halt, ja, das ist eben halt so im deutschen Fernsehen auch nicht so geübt, ne, wenn dann einer auf einmal auf Englisch irgendwie halt dann irgendwie spricht und so, da muss immer gleich alles dann übersetzt werden und so weiter. Hätte man dann nicht einen Übersetzer irgendwie haben können, der auf das Englisch übersetzt, also es wäre jetzt keine große Sache gewesen, da so ein Simultan-Dolmetscher für beide irgendwie zu benutzen, wenn es die gleiche Stimme ist, ist auch egal. Also die internationalen Jurys hatten ja auch irgendwie alle Knöpfe im Ohr, insofern hätte man ja die Rückkopplung dann auch zum Fernsehpublikum machen können. Ja. Also gut, man hat, glaube ich, aus dieser Runde eben halt auch dann mit Margret Berger, ich glaube, diejenige, glaube ich, da gezogen, die beste Platzierung mal bei einem ESC auch genommen hat. Ich finde die ja eigentlich auch ganz niedlich irgendwie, hat auch einen tollen Song damals 2013 für Norwegen irgendwie da auch gehabt, dieses in diesem engen Kleid und dieses, also das war schon irgendwie ein sehr, sehr cooler Song. Und da hat man dann eben halt diejenige genommen, die da auch die beste Platzierung irgendwie halt hatte. Also war schon, aber ich hätte das räumlich noch ein bisschen mehr getrennt und ich hätte auch gedacht, es werden mehr Einzelinterviews auch mit einigen Mitgliedern des Panels auch noch irgendwie so. Wer bist du denn eigentlich? Und also man konnte nur anhand dessen, weil man die Leute da sah, noch, es gab nur diese Anke Giffhorn, die da eben halt da die Spoke. Ist sie nicht die Diplomsprecherin oder sowas? War sie nicht irgendwie die Diplomsprecherin oder sowas? Die hat doch irgendwie was irgendwas auch mit Sprache gemacht. Ich habe das nicht ganz verstanden. Also man hat sie, glaube ich, genommen, weil im Vorfeld war das wohl so, die war in Thailand irgendwie im Urlaub und hat dann diese Reise wohl irgendwie unterbrochen, um dann wohl, ich weiß nicht, wo sie hingefahren ist, nach Hannover oder Hamburg irgendwie zu diesem ersten Panel-Treffen. Mhm. Und da hat das dem NDR wohl so gut gefallen, dass sie dann wohl gesprochen haben. Aber die hat das auch sehr gut gemacht. Ja, muss man richtig gleich mal. Also sie hat es mitunter besser gemacht als so manchen manche von den Moderatoren. Ja. Also insofern, aber ich hätte mir dann noch mehr Interaktionen auch mit der Jury irgendwie. Also da hätte ich habe so gedacht, ja, und dann läuft. Also ich habe gedacht, wirklich, die Arbeitsteilung ist die, Linda Zawacke steht auf der Bühne, sagt alles an und Elton macht so ein bisschen, ich bin so immer noch der jung gebliebene Praktikant und bin so ein bisschen lustig und so weiter. Das war ja dann leider auch noch nicht mal. Also das hat leider auch alles nicht geklappt. Also da hätte man, dadurch, dass das so kompliziert ist mit diesem Verfahren, hätte ich das für den normalen Zuschauer noch wesentlich mehr aufgedröselt. Ja. Und dann meinetwegen eine halbe Stunde länger wäre dann auch egal gewesen, aber man hätte wirklich mal Zeit gehabt, um dieses Panel und die internationale Jurys da eben halt vorzustellen. Ne? Vielleicht ein bis zwei Schnelldurchlaufe weniger. Das hätte wahrscheinlich ja. auch das auch gebracht. Ja. Und Z-Tobi schreibt übrigens gerade, Frankreich hatte bei ihren Spokespersons, das haben meine so einzelne Länder, die auch Punkte vergeben haben, die hatten einen Übersetzer bei allen Sendungen. Was ich auch ziemlich gut fand, dass, was ich für mich als Zuschauer, der nicht so französisch mächtig ist, auch gerne auf Englisch gehört hätte, aber gut. Aber es war eine stimmigere Sendung als das, was wir bei den Deutschen heute, beziehungsweise am Donnerstag gesehen haben. Ja, und es bedarf, wenn man mal Frankreich sich anguckt, es bedarf gar nicht so vieler Korrekturen, sondern in Frankreich hat man, das habe ich gelesen irgendwie, es gibt wohl irgendwie so eine Art Liste, wo professionelle Komponisten registriert sein müssen, sowas wie die GEMA oder keine Ahnung. Und nur diese Komponisten konnten sich auch bewerben für den französischen Vorentscheid. Ja. Also da hat man dann schon gleich auch eine gewisse Qualität auch der Songs irgendwie auch gehabt. Und man hatte auch da in dieser Dreier-Jury hatte man auch keine doofen Leute dabei. Da war ja dieser Amir, der hat sich dann mal abgewechselt mit der Alma, die letztes Jahr für Frankreich irgendwie angetreten war. Und ich würde mal sagen, das war ja mit so zwei Semifinals und einem Finale. Da war wirklich die Hälfte, war wirklich gute Songs dabei und da konnte sich auch ein bisschen was entwickeln. Und das war auch alles, das war eigentlich eine feine Sache. Und da fragt man sich, warum kriegt das irgendwie das deutsche Fernsehen nicht hin, ne? Obwohl wir es eigentlich besser wissen müssen. Also wir haben noch Sendungen im Fernsehen, auch im deutschen Fernsehen, die sehr, sehr gut produziert sind. Deswegen frage ich mich halt auch, warum man das nicht hinbekommt. Also ich glaube, weil eigentlich können wir das. Mhm. Wir können das, aber wir machen es nicht. Und das ist halt die Frage, woran das liegt. Entweder, weil man zu wenig Geld da reinsteckt. Ich glaube, ich habe ja gehört, das soll der teuerste Vorentscheid seit langem gewesen sein. Durch das ganze. Durch das Panel, glaube ich, ne? Ja, durch die so, ja, genau. Simon Kucher, die da diese Panel-Leute da ausgesucht haben nach mathematischen. Ja, genau. Sowas kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld, ne? Das ist da. Und das merkt man dann, das ist eben halt nicht in die Show und in die Moderatoren irgendwie gegangen, ne? Das ist halt leider. Ja. Also, es ist, ich glaube, es ist da leider an diesem Anspruch leider dann auch irgendwo so ein bisschen stehen geblieben. Spätestens als es dann um die Organisation der Sendung irgendwie ging, war wohl irgendwie scheinbar wirklich kein Geld mehr da und man hat es dann wirklich so minimal, also ich glaube, so lieblos war es tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr. Also nee. Es war wirklich leider lieblos. Das machte auch wirklich, also war auch keinen Spaß gemacht, das anzugucken. Also ich hatte auch echt Probleme. Was machen die denn da jetzt? Warum wird das so durchgepeitscht? Mhm. Warum werden die Künstler so durchgepeitscht? Man hätte das irgendwie vernünftiger. Also da macht selbst, also ich bin jetzt, viele wollen ja immer, dass es ein Melodiefestival auch in Deutschland gibt. Das funktioniert bei uns nicht, das sage ich gleich, weil wir eine komplett andere Mentalität, was Musik angeht, haben. Aber von der Art und Weise, wie sie es produzieren, also ich möchte hier kein Melodiefestival in Deutschland, aber von der Art und Weise, wie sie es aufbauen, wie sie es machen, auch mit diesen kurzen Einspielern, bevor sie sehr kurzen Einspieler, geht immer so 1,30 oder so, ne? Da geht länger ist der nicht. Und diese Künstler kurz vorstellen und dann den Song performen und auch das Opening ist halt immer irgendwie eine Bereicherung für. Weil der Moderator auch so ein bisschen sich so nicht so wirklich ernst nimmt beim Melodiefestival, finde ich das von der Aufmachung viel, viel stimmiger. Und es macht halt auch Spaß, das anzugucken, weil es einfach nicht so, auch wenn du die Sprache nicht sprichst, das macht irgendwie Spaß, wirst unterhalten dabei, auch wenn du nicht Deutsch oder Schwedisch oder wie auch immer kannst. Ja, das ist natürlich, es ist natürlich sehr gewachsen, aber was natürlich in Schweden so ist, auch gerade im technischen Bereich, da wird eigentlich auch immer das Neueste vom Neuesten, wird da auch irgendwie verbraten. Genau. Und wird da eben halt auch dann auch gleich mitgenutzt, also die Leuten schon mal 7, 8 oder noch länger Wochen vorher diesen ESC irgendwie halt ein, also das ist wirklich auf einem ganz hohen Niveau. In diesem Jahr sind da wirklich so ein bisschen, die Songs bleiben so ein bisschen bisschen in den Erwartungen irgendwie halt zurück. Aber trotzdem, wenn man dann auch so die einzelnen Openings der einzelnen Shows irgendwie auch so sieht, und ich glaube, wer da Moderator sein darf für diese Melodiefestivalen, der muss auch vorher wahrscheinlich einem ganz heftigen Casting auch sich da unterziehen, ja, damit er das wirklich auch sein darf. Und also da wird sehr viel da auch reingesteckt, und es zahlt sich, glaube ich, dann tatsächlich auch irgendwie wieder dann auch aus, weil wirklich so wie ähnlich hier in Deutschland, wenn Deutschland bei der WM irgendwie, bei der Fußball-WM irgendwie mitspielt, da guckt sich ganz Schweden irgendwie, wahrscheinlich sogar selbst das Königshaus, guckt sich Melodiefestivalen irgendwie halt an. Genau. Und das ist natürlich, das kann man zumindest, finde ich, nach Deutschland so ein bisschen tragen, indem man versucht, da diese Euphorie irgendwie auch zu transportieren. Aber es gibt natürlich ganz viele Hindernisse. Zum einen ist sich da die ARD selber untereinander nicht grün. Also ob es nun darum ging, irgendwie, ich habe jetzt nur durch Zufall, weil ich jetzt seit einiger Zeit Welle Nord öfter des Öfteren höre, haben sie natürlich über Michael Schulte auch eine ganze Menge immer erzählt, weil der nun ja ehemals aus Dollerup und so weiter, das ist unser Mann aus Norddeutschland, dann haben sie dann immer so einen gewissen Bezug. Aber ob das wirklich in allen ARD-Sendern wirklich dann auch so läuft, das ist halt letztes Jahr bei Levina. Da war es dann auch so, am Samstagmorgen, da haben sie es angeteasert. So, heute tritt ja Levina für uns an, noch nicht mal ausgespielt. Und wo man dann so dachte, naja, das fällt mir in dem Zusammenhang auch noch irgendwie ein, ob das jetzt nun von Levina kam oder ob die ARD das gleich von vornherein so abgeblockt hat. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die vorige Siegerin an den neuen Sieger irgendwas übergibt, ob nun Pokal oder so. Ich hätte mir da irgendwie Levina eigentlich auch nochmal irgendwie vorgestellt, die vielleicht irgendwie nochmal einen neuen Song performt oder so. Aber es wird dann immer der Vorjahressieger oder die Sieger davor, die werden dann einfach wie so eine heiße Kartoffel irgendwie auch scheinbar fallen gelassen, was ich irgendwie auch wirklich ein bisschen schade finde, irgendwie so unter dem Motto, naja gut, hat's ja nicht gebracht, ist ja nur Vorletzte geworden, also dann brauchen wir sie auch nicht mehr auftreten zu lassen. Sie scheint ja im Moment gerade an Songs irgendwie zu arbeiten. Aber vielleicht noch nicht fertig oder so, aber das hätte ich mir natürlich noch sehr gewünscht, dass Levina da irgendwie auch noch mal zu sehen war. Ja, aber auch Ann-Sophie zum Beispiel ist gerade wieder aktiv und schreibt Songs, ist irgendwie, hat sich auf Koptal äußerlich verändert, irgendwie habe ich gesehen. Mhm. Von daher, also man hätte ihr zumindest irgendwie die Möglichkeit geben können, sich da noch mal zu präsentieren. Ja. Das definitiv. Ja. Also das sieht man auch in anderen Ländern, ne? Also wenn die manchmal, selbst wenn die im Semifinale hängen geblieben sind oder so, im nächsten Jahr sind die immer irgendwo in der Jury oder sind da oder treten nochmal mit einem Song auf oder übergeben dann sowas wie einen Pokal oder so an den neuen Sieger oder so, damit man dann so ein bisschen diesen roten Faden irgendwie das über macht man die in Dänemark zum Beispiel. Ja. In Dänemark macht man das, ne? Da macht man das. Da gibt es immer einen Pokal am Schluss. Ich muss sagen, da hat mich auch die dänische Vorentscheidung ein bisschen besser gefallen. Das war ja eine Riesenhalle, die machen das ja immer in Kopenhagen, in so einer großen Halle oder so, ne, glaube ich. Nee, das war woanders. War das woanders? Ja, ist auch egal, wo es war. Ich meine in Aalborg oder so, aber nicht in Kopenhagen. Ja, aber auf alle Fälle eine Riesenhalle. Gut, die Bühne, die finde ich ein bisschen, aber weil die hatten schon bessere Bühnen. Weil die Dänen können ja irgendwie, ich weiß nicht warum, aber sie können Bühnen bauen bis zum geht nicht mehr. Das hat man ja in Kopenhagen. Naja, Dänen sind ja auch Designweltmeister, ne? Ja, und sowas können sie dann, ne? Das stimmt. Ja, genau. Mhm. Also sie können Bühnen bauen, das haben wir ja in Kopenhagen beim ESC gesehen. Das war eine Megabühne. Ich fand, die finde ich immer noch am besten mit unserem Cube, den es da gab. Mhm. Von daher kann man sich da, ein bisschen was abschauen. Ich möchte aber halt auch nicht, dass es das versucht wird, genauso zu machen, sondern sich mal so ein bisschen zu inspirieren zu lassen von dieser ganzen Geschichte. Nicht das zu kopieren, sondern irgendwie zu versuchen, ein eigenes Konzept dazu entwickeln. Und da kommen wir ja auch zur fast letzten Sache. Die Frage ist, wie geht es damit weiter? Ob diese Art von Bewertung bzw. Auswahlsystem weitergeführt wird oder nicht. Weil wir haben das Problem, was wir haben, was andere Länder nicht haben, wir haben keine Marke. Finnland hat eine eigenständige Marke, was den Vorentscheid angeht. Ungarn hat eine eigenständige Marke, was Vorentscheid angeht. Schweden hat eine. Frankreich versucht das jetzt gerade. Ja, Frankreich versucht es jetzt gerade. Vielleicht machen sie es auch noch mal. Selbst Großbritannien hat eine eine Marke, die hinbekommen. Die die Italiener haben sowieso eine Marke, das Sanremo Festival ist ja schon ziemlich alt, ist sogar älter als der Eurovision Song Contest. Genau. Ja. Aber wir Deutsche haben es seit Jahren irgendwie nicht hinbekommen, eine feste Marke und ein Konzept zu entwickeln, was auf Dauer auch genutzt wird und nicht zu sagen, ach, wir sind mal letzter Platz geworden, dann erinnern wir das nochmal. Ich glaube, das funktioniert nicht. Weil wir doktern da zu viel rum. Das seit Jahren. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und wie man das hinbekommt, jetzt auf Dauer auch ein System hinzukriegen, was man noch verbessern kann. Also ich glaube, man kann auf diesen Konzept und diese Art und Weise, wie das Vorentscheid war, aufbauen und versuchen, da noch mehr rauszuholen. Die Frage ist, wie und ob man das will. Das weiß ich halt nicht. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, welche Platzierung Michael machen wird. Ja, also ich würde sowieso auch immer gerne lieber auf sehr viel mehr Jahre hinweg sehen. Ich glaube, sie sollten das schon beibehalten mit diesem Panel und mit diesen internationalen Juries. Ich glaube, da haben sie schon mal eine gute Grundlage. Ja. Und vielleicht sollte man sich tatsächlich in Deutschland auch mal auf die Reise machen und nicht nur in so Einjahresabständen immer so, sondern jetzt gucken, was ist da gut gelaufen, was nicht. Also eigentlich müsste man jetzt den Cut machen ab, sagen wir mal, die Songs sind ja am Dienstag irgendwie erschienen. Also davor würde ich sogar den Cut machen, weil ich würde auch noch mal diskutieren wollen, ob man die Songs nicht vielleicht einen ganz kleinen Tick eher auch mal veröffentlicht. Ja. Also ich sag mal, jetzt am 10. ist zum Beispiel der Vorentscheid von Norwegen. Die Lieder sind schon locker seit 4 Wochen bekannt. Die Leute können sich jetzt wirklich bei Streamingdiensten oder iTunes oder so, können die sich jetzt irgendwie vertraut machen mit den einzelnen Songs. Und ich fand auch so diese Überlegung, ja, wir hätten auch am Freitag und so, und dann wäre das aber mit der Veröffentlichung anderer Songs irgendwie konträr gewesen, ja, völlig egal. Ich hätte das schon im Januar irgendwie auch schon bekannt gegeben. Dann muss man die Deadline eben halt ein bisschen weiter, muss man halt früher damit irgendwie anfangen und muss vielleicht schon wirklich im Juni, Juli mit diesen ganzen Geschichten anfangen. Und da ist es dann so, dass man dann sagt, ja, also ich würde tatsächlich diese ganze Geschichte, die uns an der Roadshow irgendwie erzählt wurde, das würde ich tatsächlich beibehalten. Und jetzt würde ich mal rangehen und sagen, so, jetzt kreieren wir mal für die nächsten Jahre wirklich ein Vorentscheidkonzept, was wir auch. Deswegen ist mir das vorhin auch passiert mit unser Song für Lissabon. Ja, ist schon falsch, weil es einfach nicht gelernt ist und weil es jedes Jahr anders heißt. Und ich glaube, da wartet noch sehr viel Arbeit auf den NDR und die ARD. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Also man muss sich einfach langsam hinrobben, dass man dann wirklich in der Top 10 irgendwie auch stattfindet. Und ich glaube auch, dass dieses Songwriter-Camp, was sie hier hatten, das lief ja nur einen Tag, ich glaube auch ausweiten muss. Ich glaube, ein Tag ist zu wenig. Ja. Das hat man auch so ein bisschen, man kann halt auch Songs nicht an einem Tag irgendwie zusammenbasteln. Nicht nur, kann man zwar, wie man ja gehört hat, aber kann man nicht nur. Deswegen glaube ich, dass man da ein bisschen mehr Zeit braucht und die Suche schon, ich glaube, im September oder noch August schon stattfinden lassen sollte, wo man ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ja? Also, das muss da irgendwie einen Weg finden, auf Dauer ein Konzept zu haben, was man auf Dauer in den ganzen Jahren fortsetzt und dann nur Stellschrauben daran. Zum Beispiel, also ich glaube, am Auswahlverfahren selber mit diesen Eurovisionspanel, mit der Jury und mit dem Televoting kann man drauf aufbauen, ich glaube auch lassen. Aber von der Inszenierung, da muss man und auch von der Art und Weise, wie man diese Songs sucht, vielleicht noch ein bisschen drehen. Die Frage ist halt, wie? Ich fand zum Beispiel auch, um nochmal auf die Show zurückzukommen, diese Geschichte, dass man erst die 5 Punkte, erst die 6 Punkte und dann, gut, da hat er ein bisschen, würde ich mal sagen, Peter Urban die Arschkarte gezogen. So, Peter, jetzt erzähl mal, wer ist denn jetzt schon raus? Und das fand ich irgendwie da, die Nadja, die dann, klar, sie war dann Letzte. Aber ich glaube, das hätte man auch mal unkommentiert dastehen lassen können, dass jeder sozusagen jetzt überlegen konnte, ist die jetzt raus oder ist sie nicht raus? Und ich finde das eigentlich, ich finde es immer besser, wenn man sagt, jetzt kommt erstmal das Eurovisionspanel mit seinen Punkten, jetzt kommt die Jury und jetzt kommt das Televoting und nicht dieses Abgewechsel, jetzt macht jeder seine 5 Punkte, seine 6 Punkte. Das hat auch ein bisschen was von dieser Spannung genommen. Also dieses komische Kumulierende, das machen sie ja jetzt mittlerweile mittlerweile alle in den Vorentscheiden. Das haben sie sich ja irgendwie von den Schweden irgendwie abgeguckt, was man ja auch beim ESC irgendwie hat mit diesen kumulierten Punkten, wo man bis zuletzt nicht genau weiß, ja, wer gewinnt denn jetzt eigentlich? Das hat auch ein bisschen, die Spannung hat damit auch ein bisschen gewonnen, weil sonst hat jeder Kommentator in der Hälfte der Punktevergabe wusste er schon, naja gut, jetzt bei Conchita war es ja auch so, da waren ja noch weit über 10, 12, 15 Länder irgendwie noch in der Mache und man wusste schon, Conchita hat das Ding gemacht, ne? Und das hat man ja so ein bisschen rausgezogen und ich fand das so ein bisschen gemein, da haben sich dann wirklich, jeder Künstler hat sich da sehr viel Gedanken irgendwie gemacht und sagt man dann so, Nadja, das Thema, das ist jetzt hier für dich durch, ne? Also brauchst auch gar nicht mehr wiederkommen, so das fand ich so ein bisschen, das fand ich ein bisschen brutal. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also am besten würde ich diese Show jetzt einmal so nehmen, in Mülleimer schmeißen und nächste Woche und nochmal neu konzipieren. Ganz neu konzipieren, ne? Genau, also von der Wertungssystem sollte man sich nochmal überlegen, ob man das nicht ähnlich wie beim ESC macht. Das fände ich, glaube ich, stimmiger. Vielleicht sollte man sich überlegen, vielleicht weniger internationale Jury-Leute zu nehmen. Das heißt, dass man die auch alle fragen kann. Und das ist, dass sie sozusagen alle jeweils Punkte geben können. Also gut, das sind dann zwar mehr Punkte, aber es wäre dann spannender zu wissen, das Land hat so und so viele Punkte gegeben, wie es zum Beispiel die Franzosen oder auch die Schweden machen. Ja, die machen das ja mit so Einzelbewertungen, dass man vielleicht halt nur 10 irgendwie 10 Spokesperson hat, anstatt nur einer. Das ist so ein bisschen Spannung, also ein bisschen mehr das nach und nach und dass dann die Zuschauer sozusagen genauso viele Punkte vergeben können wie die Jury und das Eurovisionspanel. Das heißt, die kriegen genauso viel Punktanzahl und man kann dann kumuliert, wie man das ja kennt, sozusagen darauf zusätzlich diese Punkte vergeben. Mhm. Ja? Wäre doch viel, viel spannender, als wie wir es jetzt haben. Ja, wobei mit den 20 hat es natürlich dann ein gewisses Gewicht gegenüber dieser Hundertschaft da Eurovisionspanel. Ich glaube, das ist dann mehr so eine Aufgabe der Moderation, da auch tatsächlich noch mal so ein paar Leute rauszupicken irgendwie. Also da waren ja jetzt auch keine doofen Leute dabei. Da waren irgendwie aus, ich glaube, Schweden, Island, Belgien waren hier Leute dabei. Also da waren wirklich sehr namhafte Leute, die da im Kara Kovac war dabei zum Beispiel. Ja, genau. Oder es war ein norwegischer oder Margit Berger hatten wir ja so zum Beispiel. Wir hatten zum Beispiel ja auch Ruth Lorenzo dabei. Sascha Reimann, MC Ferris, ne? Ist es, der auch als Deutscher dabei gewesen ist. Anka Lupes war Musikmanagerin zum Beispiel. Rafilias Kapis war Opernsängerin. Henrik Johansson war zum Beispiel Moderator und TV-Produzent. Mark DeLissa war Vocal Coach oder ist Vocal Coach. Also es waren schon gute Leute dabei, oder Inja Perdason, das ist eine Isländerin, der Songwriter oder Musikproduzent ist. Also es gab da gute Leute, aber man hätte das irgendwie auch ein bisschen besser verkaufen können. Ja, ja, das also und da hätte man mit diesem Fund auch wesentlich mehr wuchern können. Ja. Und und vielleicht ist es auch nochmal so ein Aufruf, da tatsächlich wirklich nochmal drüber nachzudenken, selbst wenn man es in den dritten macht, irgendwie nochmal vorweg ein oder zwei solche Vorrunden irgendwie halt zu machen, um nochmal genauer, hätte man die Möglichkeit, noch mehr Künstler da eine Chance zu geben und das Ganze dann eben halt auch ein bisschen auf, vielfältiger zu machen. Also, weil du vorhin sagtest, mit diesen Workshops, ich glaube, so ein Tag-Workshop kann man mit einem Künstler machen, der vielleicht schon so ein paar Jahre dabei ist. Der kann vielleicht auf dem Punkt von morgens bis abends und dann hat er abends auch gute Ergebnisse und hat da irgendwie dann was vor. Wer vielleicht gerade vor 2 Wochen irgendwie eine Castingshow gewonnen hat und da jetzt gerade so reingeschmissen worden ist, der muss erstmal so sozusagen erstmal wissen, was dieser Beruf des Musikers überhaupt bedeutet. Und da brauchst du dann für diesen Künstler eine ganz andere Betreuung. Und da brauchst du dann eher, dass die sich mal 3 Wochen mit dem irgendwie halt beschäftigen und für den da was rausschlagen. Und das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Anforderungen. Also ich glaube, so ein Mix wirklich auch aus etablierten Künstlern und auch meinetwegen irgendwie Casting-Künstlern oder so, da mögen einige einige Leute jetzt wieder die Köpfe zusammenschlagen, aber ich glaube, nur so kann man irgendwie eine bunte Palette von dem, was so in Deutschland an Musik irgendwie halt stattfindet, irgendwie darstellen. Ja. Und ich glaube, das ist halt, also da muss noch eine ganze Menge irgendwie halt auch passieren. Was ich natürlich jetzt noch so ein bisschen tragisch finde, ist, dass natürlich der NDR ja leider auch oftmals mit dem Künstler nicht so viel anfängt. Also der schickt dann den Gewinner irgendwie nach Georgien oder Armenien oder so. Dann wird nochmal irgendwie, dann war er ja dann auch im NDR, im ARD Morgenmagazin, dann wird er bei der NDR Talkshow eingeladen und dann ist erstmal lange gar nichts und es hält dann irgendwie so ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, von der eigenen Plattenfirma oder von ihm selber, was er da irgendwie halt so macht. Und da würde ich mir in Zukunft auch ein bisschen mehr Wumms irgendwie vom NDR wünschen, dass man da auch ein besseres PR-Konzept auch für den Künstler irgendwie auflegt und auch wirklich zu, auch versucht, bei relevanten Sendungen irgendwie einen Fuß in die Tür irgendwie auch zu bekommen, um sich da irgendwie auch darzustellen. Also das macht ja auch schon sehr viel aus. Und da muss auch noch sehr viel nachgearbeitet werden. Tja, da sind wir mal gespannt, was jetzt dann am 13. oder 14.? 13. Mai, ne? 12. Mai. Am 12. Mai ist das Finale, genau. 12. Mai passiert. Ja. Das kann nur besser werden. So muss man daran gehen. Also erstmal kann man, glaube ich, abschließend sagen, wir müssen uns nicht verstecken mit diesem Künstler. Die Nummer, das geht ja um seinen verstorbenen Vater und um die Erinnerung, die er an ihn hat. Und das ist schon, ich glaube, da gehört schon auch ein bisschen was dazu, das vor so einem großen Publikum auch darzustellen. Kann man nur hoffen, dass da vielleicht so seine Stimme dann eben nicht so brüchig wird. Klar, wenn man natürlich in dieser Emotion dann auch so drin ist, kann das natürlich passieren. Aber es ist bei weitem irgendwie jetzt kein Künstler, wo man jetzt sich dahinter verstecken müsste. Aber wie gesagt, es ist eben halt auch noch sehr viel Luft irgendwo nach auch oben. Da nach oben. Ne? Ja. Ja, also das war sozusagen jetzt auch meine Woche. Da ist auch deine Woche, deine bekannte Woche, ja. Ja, also insofern war das der Berlin-Trip, er hat sich irgendwie gelohnt und man konnte auch mal hinter die Kulissen schauen und man ist jetzt nach diesem Vorentscheid ein bisschen schlauer geworden. Und wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben jetzt heute diesen Schwerpunkt dann auch gehabt zum deutschen Vorentscheid. Wir wollten euch da jetzt mal ein kleines Update geben, wie wir jetzt diesen Vorentscheid und auch den Gewinnertitel einschätzen. Wir werden jetzt mal schauen, in den nächsten paar Wochen werden wir dann gleich weitermachen. Dann werden wir uns mal auch auf die anderen Länder jetzt mal stürzen. Bis ungefähr 10. oder 11. März sind ja jetzt noch die letzten Vorentscheide. Genau. Am 12. März soll da wohl irgendwie diese sogenannte Reference Group in Lissabon zusammentreten. Das ist so eine Art Lenkungsausschuss für den Eurovision Song Contest. Und da müssen eigentlich auch alle Songs dann auch eingereicht sein, alle 43 Songs und wie die dann auf der Bühne dargestellt werden sollen und. Also meistens ist ja immer Bulgarien das letzte Land, was da irgendwie wirklich auf, ich glaube manchmal sogar noch einen Tag später irgendwie noch erst einreicht. Aber spätestens dann wissen wir irgendwie auch so Bescheid und dann werden wir mal gucken, irgendwo so in der Zeit, wenn wir dann mal so die wichtigsten Länder dann mal machen. Und du bist ja auch gerade wieder in Vorbereitung auf die legendäre Tonvision. Genau, so ist es. Kannst ja schon mal ein bisschen wieder erzählen. Wir sind am 1. Mai wieder live bei Radio Tonkuhle 105,3. 6 Stunden. Live on air von 13 bis 19 Uhr, da stellen wir alle Songs vor. Sascha ist auch dabei. Wir haben noch Peter, der eigentlich Metal-Fan ist und das immer sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und diesmal werden wir auch eine Katharina dabei haben, die Norwegerin ist und mit uns so ein bisschen als ESC-affine Dame sozusagen auch nochmal dabei wird und die Sachen vorstellt beziehungsweise kommentiert, die so, ja, weil wir Frauen hatten wir bisher noch gar nicht bei unserer Sendung dabei, deswegen ist es, glaube ich, mal ganz gut, auch weibliche Intuition dabei zu haben und mal zu sehen, was kommt gut an und was nicht und wir werden wieder 6 Stunden live das Ganze kommentieren und jeden Song einzeln ausspielen, das heißt, ihr habt viel zu hören und vor allem das Ganze ist live, das heißt, ihr könnt auch mitkommentieren und mit uns dann einen schönen Nachmittag an einem Feiertag verbringen. Ja, denn das ist ja hier im Podcast leider nicht so möglich, dass wir hier Musik spielen. Deswegen ist das dann irgendwie so ein bisschen so, wir wandern dann so ins Radio um und wir spielen dann die Musik auch aus und alle und so weiter. Bei der Tonvision haben wir nicht so viel Raum, so wie wir hier jetzt über die Dinge irgendwie sprechen. Genau. Deswegen flippen wir eigentlich immer gerne so hin und her. Ich bin ja auch schon mal bei dir auch in der sogenannten Tonreise auch schon mal dabei gewesen. Da haben wir uns ja übrigens auch schon mal über die Vorentscheidskandidaten auch schon unterhalten. Genau. Wir haben ja eine Internetseite, escgreenroom.de. Da gibt es auch so einen Link, der sich da Tonvision nennt. Da haben wir unter anderem auch noch mal diese Tonreise auch noch mal und aus den letzten Jahren auch die Tonvision. Da allerdings ohne Musik. Wir haben dann noch mal immer jeweils die Verlinkung zu den YouTube-Titeln. Also wie gesagt, könnt ihr das auch noch mal halt nachhören. Und ihr könnt uns auch vielleicht jetzt noch mal zum, auch zum Vorentscheid, ihr könnt uns da auch gerne Kommentare auf der Seite hinterlassen, was euch jetzt gefallen hat heute an unseren Kommentaren. Und wir können das ja dann vielleicht noch mal im Nachgang auch noch mal in den nächsten Sendungen auch noch mal mit aufgreifen, weil wir haben ja jetzt noch locker bis Mai immer noch mal wieder auch mit dem deutschen Titel auch zu tun. Und ja, und ihr könnt uns auch folgen bei Twitter, ESC Greenroom heißt es dort. Facebook sind wir im Moment nicht so ganz aktiv, aber dort sind wir auch als ESC Greenroom auch zu finden. Und Dennis und ich natürlich auch. Dennis ist als ESC Kommentar bei Twitter zu finden. Genau. Und mich findet ihr als Sofa-Reporter. Und wenn ihr Lust hast, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch Alexa fragen. Ihr sagt einfach, wir möchten gerne den ESC Greenroom öffnen. Und dann macht das auch. Also wir sind nämlich auch bei radio.de und bei TuneIn eingetragen. Das heißt, ihr könnt uns auch über diese tollen KIs, die es so gibt, von Google Home bis Alexa bis Apple HomePod, glaube ich, heißt er, uns auch hören. Das heißt, ihr müsst doch nicht mal irgendwie einen Finger krumm machen, sondern einfach nur sagen, ich würde das gerne anhören. Cool, ja, genau. Ja, ne? Genau. Ja, dann haben wir ja wieder eine schöne, nee, anderthalb Stunden haben wir jetzt schon fast wieder gequatscht. Ja. Aber das war, der Raum war auch notwendig, um ja, allerdings darüber zu vielleicht, reden. Vielleicht hört es ja der NDR zu und nimmt unsere Tipps und Empfehlungen vielleicht an, mal sehen. Ja, das würde uns jedenfalls freuen, wenn da die eine oder andere Anregung da vielleicht nochmal dann auch umgesetzt werden würde. Ja, also sag nicht mehr als jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einem Monat wieder. Genau. Ja, und wir freuen uns auf tolle Kommentare von euch und wir hören uns, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.